Ja. Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Live-Aufnahmen von John Cale. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, a beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you and the Holy the cry that you hear tonight, and it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lange Zeit, 1991, lange Zeit bevor John Cales Version des Leonard Cohen Songs Hallelujah den ersten Schreckfilm adelte, erschien das Stück auf einem Sampler mit diversen Coverversionen von Cohen Songs. Cales Arrangement von Hallelujah inspirierte später einige andere Musiker, Hallelujah auf diese Art nachzuempfinden, Jeff Buckley zum Beispiel. Die Live-Version von Hallelujah, die zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk zu hören war, wurde 1992 aufgenommen und erschien auf dem Cale-Live-Album Fragments of a Rainy Season. Cale ist bis heute auf seine Art ein musikalischer Extremist geblieben. Auch auf seinem aktuellen Live-Album Circus Live finden sich archaisch geknüppelte Rocksongs und zerbrechlich melancholische Balladen. Und an die Zeiten vor Velvet Underground, als er mit Lamonte Young und Tony Conrad im Bereich der Minimal Music forschte, erinnern einige monotone Drones. Cale war schon als Teenager in Wales klassisch geschulter Pianist. Anfang der 60er Jahre studierte er in London klassische Musik und entdeckte dort die Avantgarde-Komponisten John Cage und Lamonte Young. Durch ein USA-Stipendium kam es dann tatsächlich auch zu einer Zusammenarbeit mit den beiden. Mitte der 60er Jahre brachte Cale dann seine innovativen Konzepte in die Band Velvet Underground ein. Nachdem er von Lou Reed Ende 1968 gefeuert worden war, betätigte er sich zunächst als Produzent. Platten unter anderem der Stooges und der ehemaligen Velvet Underground-Sängerin Nico profitierten von seiner Expertise ungemein. Anfang der 70er Jahre begann John Cale Soloalben zu veröffentlichen. Live trat er aber erst 1974 mit eigener Band auf. Hier sind John Cale, Chris Spedding und Kollegen 1975 live in Stockholm. Helen of Troy heißt der Song. This song is called Helen of Troy. When the moon rises, let's go. Then you see her all alone. When the moonlight starts to show, cold hard heaven, queen of gold. She got family, family in disguise. In the corners of her eye. Oh, Helen of Troy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Zwischen den beiden Konzertausschnitten, die gerade zu hören war. Beide wurden erfreulicherweise Anfang der 90er Jahre auf einer Kale-CD des italienischen Labels Archivio zugänglich. Los ging's mit dem Titelstück von Cales 75er Album Helen of Troy in einer Version aus dem Jahr 75 in Stockholm und danach gab's einen Song über die grausame Attraktion des Jagdsports, The Hunt, ein Ausschnitt aus Cales Auftritt beim Rockpalast Festival in Essen vom Herbst 1984. Denkwürdig wäre ein treffender Begriff für dieses Konzert. Cales Darstellung von Wahnsinn hatte an diesem Abend wieder einmal etwas Beunruhigendes, etwas, was deutlich außerhalb des Rahmens Rockkonzert lag. Während Heartbreak zum Beispiel hörte er auf zu spielen, er kroch zwischen die Stützen des E-Pianos und begann die Verkleidung des Klavierpodests abzureißen. Einzelne Textzeilen schien er noch immer unhörbar vor sich hin zu flüstern. Abgründe und Höhenflüge heißt diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk nicht ohne Grund. By a good friend of mine. Thank you. very sweet. Look at all the people running for their lives in the street. What they're running from, what they're running to. Well, God, they don't ask those, I wanna know too. Read and destroy everything that you read in the press. Read and destroy everything that you read in books. It's a waste of energy, it's a waste of paper, it's a waste of ink. Whatever you read in the books, leave it there. The word for that, sabotage! Is what it used to be. So what? Human intelligence isn't what it used to be either. It's a rising expectation. It's a rising of the tide. They will all discharge all their patients in the street. Oh, they hurt right in their mind. Yeah. Aufnahmen von John Cale gibt's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das waren gerade zwei Aufnahmen aus den Jahren 1983 und 1979. Los ging's mit einer Darstellung des Wartens auf den Heroin-Dealer. Der Velvet Underground-Song Waiting for the Man von Lou Reed komponiert natürlich in einer Solo-Version John Cales aus dem Jahr 1983. Und danach John Cales Aufruf zur Kultursabotage. Sabotage, der Titelsong seines ersten Live-Albums aus dem Jahr 1979, und dieser Song enthält die bemerkenswerten Zeilen: Military intelligence isn't what it used to be, so what? Human intelligence isn't what it used to be either. Die Erkenntnisse des militärischen Geheimdienstes oder der militärischen Geheimdienste sind auch nicht mehr das, was sie waren. Na und, mit der menschlichen Intelligenz ist es auch nicht mehr so weit her. There's a kind of lady in a jungle out. She pulls a rabbit out of the hat and sets it free. She sets it free. There's a pigeon in my chimney, and it's powdering up the air, powdering up the air and making it hard to breathe. Gonna set it free. It's free of fright. Together again and again. Free again and again. You're trying hard to forget. It sets your teeth on edge. If she should set you free, and you walk in the rain up to your ankles in water, fixated on a vision of the hangman's daughter. What she'll mean to you if she should set you free. Free again and again. Together again. Down. The streets are full of junkies, there's a lot of them about. And you feel them getting closer, they're breathing down your neck. And you're the only one left, you're the only one left that doesn't wanna be free. Never asked to be free Cales Abgründe und Höhenflüge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade Set Me Free, eine weitere wunderbare Ballade von seinem gerade erschienenen Live-Album Circus Live. Cale dokumentiert auf den zwei CDs und einer DVD mit Aufnahmen von Proben auch die Weiterentwicklung seiner Lesart von Heartbreak Hotel. Hier ist Version Nummer 1 von Heartbreak Hotel. Thank you.

my baby left friend. I found a new place to dwell. Down the end of lonely street, Heartbreak Hotel. Feeling so lonely, feeling so lonely. Feeling so lonely, baby. I could die. The bell hops. Tears keep flowing, and the desk clerk, he's dressed in black. They've been so long and lonely sea. They never will get back. Feeling so lonely, feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. If you die. tatsächlich zweimal derselbe Song als Inspirationsquelle für John Cale hier. Elvis Presleys Heartbreak Hotel in zwei gespenstischen Versionen von John Cales neuem Live-Album Circus Live. Knapp zwei Stunden mit Abgründen und Höhenflügen von John Cale gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch ausgiebig Gelegenheit, John Cale und seiner exzellenten Band beim Proben in Los Angeles anno 2006 etwa zuzuhören. Zwei Songs gibt's, You Know More Than I Know und Gravel Drive. John Cale und Band. Cut us like other angry horse that discuss what steps were made before. We don't need them anymore. You know more than I know. You know more than I know. You know more than I know. Instead, bury me deep down among the weeds. change.